Erster David merkte, ich sterbe bald. Er sprach mit seinem Sohn Salomo. Zweiter David sagte, ich sterbe bald. Sei stark und sei ein Mann. Dritter Hör auf Gott. Tu alles, was in seinem Gesetz steht. Dann hast du Erfolg bei deiner Arbeit. Vierter Gott gab mir ein Versprechen. Deine Söhne müssen mir treu sein. Dann bleibt deine Familie immer auf dem Thron. Fünfter Du kennst Job. Er hat zwei Anführer getötet. Er hat Blut im Frieden vergossen. Das war sehr böse. Sechster Sei klug. Lass Job nicht in Frieden alt werden. Er muss für seine Taten sterben. Siebter Sei gut zu den Söhnen von Barsilei. Sie dürfen an deinem Tisch essen. Sie halfen mir bei meiner Flucht. Achter Da ist auch Simei. Er hat mich früher böse beschimpft. Ich habe versprochen, ich töte dich nicht. Neunter Aber du bist weise. Bestrafe ihn für seine Taten. Er soll nicht friedlich sterben. Zehnter David starb. Man begrub ihn in der Stadt von David. Elfter David war 40 Jahre lang König. Er regierte 7 Jahre in Hebron. In Jerusalem regierte er 33 Jahre. Zwölfter Salomo saß nun auf dem Thron von David. Seine Macht wurde sehr groß. Dreizehnter Adonia ging zu Bathseba. Sie ist die Mutter von Salomo. Sie fragte, kommst du in Frieden? Er sagte, ja. Vierzehnter Er sagte, ich möchte mit dir reden. Sie sagte, sprich nur. Fünfzehnter Er sagte, du weißt es. Ich sollte eigentlich König sein. Aber Gott wollte Salomo als König. Sechzehnter Ich habe eine Bitte an dich. Sag bitte nicht nein. Sie sagte, sprich. Siebzehnter Er sagte, frag König Salomo für mich. Ich möchte Abisag zur Frau haben. Achtzehnter Bathseba sagte, gut. Ich werde mit dem König sprechen. Neunzehnter Bathseba ging zum König Salomo. Der König stand auf und begrüßte sie. Er stellte einen Stuhl für sie auf. Zwanzigster Sie sagte, ich habe eine kleine Bitte. Salomo sagte, frag nur, Mutter. Ich sage nicht nein. 21. Sie sagte, gib Abisag deinem Bruder Adonia zur Frau. 22. Salomo fragte, warum willst du nur Abisag? Frag doch gleich nach dem ganzen Land. Er ist mein Bruder. 23. Salomo schwor bei Gott. Adonia hat etwas Schlimmes gesagt. Er muss heute sterben. 24. Gott hat mich auf den Thron gesetzt. Adonia wird heute getötet. Das ist sicher. 25. Salomo schickte Benaja. Benaja tötete Adonia. 26. Salomo sprach zum Priester Abjatar. Geh nach Hause auf dein Feld. Du verdienst den Tod. Aber heute töte ich dich nicht. 27. Salomo schickte Abjatar weg. Er dürfte kein Priester mehr sein. So geschah, was Gott gesagt hatte. 28. Job hörte davon. Er hatte Adonia geholfen. Er lief zum Zelt von Gott. Er hielt sich am Altar fest. 29. Mann sagte Salomo, Job ist beim Altar. Salomo schickte Benaja. Er sagte, geh und töte ihn. 30. Benaja ging zum Zelt. Er sagte, komm heraus. Job sagte, nein, ich sterbe hier. Benaja sagte es dem König. 31. Der König sagte, Tu, was er sagt. Töte ihn dort. Dann ist meine Familie wieder rein. 32. Gott bestraft Job für das Blut. Er tötete zwei gute Männer. Mein Vater David wusste nichts davon. 33. Job und seine Kinder sind schuld. Aber David und seine Familie haben Frieden. Gott gibt ihnen Frieden. 34. Benaja ging hin und tötete Job. Man begrub Job bei seinem Haus. 35. Der König machte Benaja zum Chef vom Heer. Zadok wurde der neue Priester. 36. Der König rief Simei. Er sagte, bau dir ein Haus in Jerusalem. Du darfst die Stadt nicht verlassen. 37. Wenn du die Stadt verlässt, stirbst du. Du bist dann selbst schuld. 38. Simai sagte, das ist gut. Ich mache es so. Er blieb lange in Jerusalem. 39. Nach 3 Jahren liefen 2 Diener weg. Sie gingen nach Gat. Simai hörte davon. 40. Simai machte seinen Esel bereit. Er ritt nach Gat zu König Achis. Er holte seine Diener zurück. 41. Salomo hörte, Simai war in Gat. Er ist wieder zurück in Jerusalem. 42. Der König rief Simai. Er sagte, ich habe dich gewarnt. Du wusstest, wenn du gehst, stirbst du. 43. Warum hast du dein Versprechen gebrochen? Warum hast du nicht auf mich gehört? 44. Du weißt, was du David angetan hast. Dein Herz kennt das Böse. Gott bestraft dich jetzt dafür. 45. Aber König Salomo bekommt Segen. Der Thron von David bleibt für immer fest. 46. Der König gab Benaja einen Befehl. Benaja ging hinaus und tötete Simai. Salomo war nun der starke König.